Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's gone in for the goal of the season! Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus in Wolfsburg. 2-1 gewonnen gegen Eintracht Frankfurt und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadios, liebe Zuhörer. Hätten wir wohl auch nicht gedacht, dass wir da die 3 Punkte einsacken. Wenn wir noch drüber reden, und das tue ich hier im Supporters-Container mal wieder mit eingeladenen Gästen. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit der TSG 1899 Hoffenheim und dem Spiel am Samstag. Und da ist zu Gast Rebecca Wilke. Fan-Talk. Ja, diesmal ist gar nicht so kalt hier im Supporters-Container, obwohl es Dezember ist. Insofern heiße ich dann hier auch mal meine heißen Gäste willkommen, die hier auf der Couch mit mir Platz genommen haben. Und wir wollen natürlich die aktuelle Lage beim VfL ein bisschen Revue passieren lassen, aber auch so ein bisschen auch über die kommenden Aufgaben reden, aber auch was uns sonst so beschäftigt hier beim VfL Wolfsburg. Und ich habe mir 2 Gäste eingeladen aus der Wolfsblock-Area, nämlich 2 User, die mit mir heute sozusagen durch die Sendung führen werden. Und da sage ich einmal ganz herzlich willkommen, Timo. Hallo. Hallo, Timo. Ja, sehr schön. Hast du den Weg gut gefunden? Ja, ein bisschen viel Verkehr doch noch um die Uhrzeit hier an Heinrich-Nordhoff-Straße, aber es ging schon. Also. Ja, sind wir gewohnt hier in Wolfsburg, dass ein bisschen was los ist. Ist ja keine tote Stadt. Ja, und andererseits begrüße ich auch noch einen weiteren Wolfsblock-User, und das ist der liebe Stan. Grüß dich, Stan. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, wunderbar. Stan, bei dir bleibe ich gleich mal, weil ich habe natürlich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mal einen alten Dialog zwischen uns rausgeguckt, und ja, da hab ich dir zum Beispiel mal geschrieben, sag mal, willst du mich verarschen oder kommt das nur so rüber? Wenn ja, dann gib dir mir Mühe. Also ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass wir uns durchaus in Wolfsburg das ein oder andere Mal schon behakt haben, damit nicht der Eindruck entsteht, ich lade mir hier nur Gäste ein, die mir gewogen sind, was das angeht. Aber du kommst damit klar, ne? Ja, ey, vollkommen in Ordnung, und ich glaube, irgendwie groß Beef haben wir aber nicht. Nee, also das ist schon letztendlich ist das vollkommen in Ordnung. Letztendlich geht es ja auch, glaube ich, darum, dieser kritische Austausch. Ich will damit halt nur immer sagen, weil dann immer sehr kommt, der spricht immer so wohlwollend und so weiter, oder lädt sich nur Gäste ein, die ihm da auch noch im Mund reden. Nix ist der Fall. Gerne. Wichtig ist, dass hier auch Leute dann ihre Meinung einbringen. Ja gut, aber dafür habe ich mir den Timo eingeladen, der ist immer meiner Meinung, ne? Absolut. Sehr schön. Ich wurde auch bezahlt vorher. Was? Wo habe ich auch gar nicht mitgekriegt, aber ist ja gut. Lass uns mal drauf kommen. Frankfurt, geile Sache, ne? Oder hast du irgendwas zu kritteln gehabt jetzt nach dem Spiel? Ich muss sagen, ich habe das Spiel gar nicht mitbekommen. Weil okay, danke, schön, dass du da warst. Also das Live-Spiel habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte auch kein Internet, um das Ergebnis mir anzugucken. Ich musste meine Mutter in der Halbzeit anrufen und fragen, wie steht. Und als dann meinte, steht 1-0, habe ich schon gedacht, gehofft, dass wir mindestens einen Punkt mitnehmen, aber 2-1 habe ich am Ende tatsächlich nicht gerechnet. Also du hast es gesehen, Stan. Ich habe es gesehen. Natürlich. Also hinten raus ein bisschen noch ordentlich gezittert, sagen wir es mal so, aber so bis dahin war doch eigentlich... Ja, also so Ergebnis war nett. Mhm. Wo die ersten 20 Minuten geguckt, sage ich, schalte ich gleich aus oder guckst du nochmal, was irgendwie kommt? Ach komm, so schlecht war doch gar nicht. Boah, ey, das war... Also, ne, das war ja auch, wo alle sagten so, boah, hier der Fuß und so. Ich habe das, glaube ich, auch im Wolfsblock geschrieben. Also ich habe mindestens zu der Zeit schon ein paar Mal gesagt, ey Mann, was, ne, also so, was ist das für eine Truppe, die können ja gar nichts. Dann sagt er so, sinngemäß, ja, das sieht jetzt nicht so gut aus, aber da steckt ein klarer Plan hinter. Da habe ich mir noch gedacht, so, den musst du mir mal zeigen. Ja. Stand wohl ein Plan hinter. Ja, wollte ich gerade sagen, weil das ist das, also ganz ehrlich, ich bin kein Freund von Wolf Fuß, ja, und ich finde auch, Wolf Fuß hat auch nicht so viel Ahnung, ja, aber in dem Punkt muss ich ihm tatsächlich recht geben, weil es ist genauso gelaufen, glaube ich, wie Labbadia sich das gedacht hat. Ich glaube nicht, dass Labbadia gesagt hat, wir lassen Frankfurt schön ins Spiel kommen und uns so 3-4 gefährliche Situationen darauf beschwören, aber die Art und Weise, den Gegner kommen zu lassen und dann zu wissen, wenn ich dann den langen Ball oder über Memedi dann sag ich mal, einen kreativen Part einspiele, dass dann sich die Lücken ergeben für die entsprechenden, entsprechenden Tormöglichkeiten für Wolfsburg. Das heißt, Labbadia hat auch das Spiel von der Bank gewonnen, würde ich mal sagen. Ja, wie auch schon eigentlich im letzten Spiel zu Hause gegen Leipzig war ja auch schon so eine Aktion, wo viele auch im Wolfsburg geschrieben haben, oh Gott, was für eine Aufstellung. Ich äußere mich da eigentlich immer nie zu, weil ich immer sagen, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien der Trainer natürlich da verfährt. Und ich will nicht sagen, er hat Frankfurt ausgecoacht, das Spiel hätte ja auch ganz anders laufen können. Ich meine, die ein oder andere Chance hatten sie ja nun wirklich auch. Aber von der Taktik her, mit Memedi rein und Brekalo dafür mal draußen lassen, scheint aufzugehen. Und solange das funktioniert, muss man es auch nicht wechseln. Komme ich natürlich auch gleich nochmal drauf, gerade wenn wir auf die kommenden Aufgaben gucken. Aber Stan, wie siehst du das? Was geht dir da so durch den Kopf? Gerade auch Timo hat es angesprochen, wenn man vorm Spiel die Aufstellung liest oder wenn man dann die Anfangsphase sieht. Bist du dann tatsächlich auch jemand, der sagt, oh, das könnte heute schwierig werden? Oder sagst du, ach komm, müssen wir erstmal ein bisschen ein Stück weit abwarten bei der Nummer? Also Fußball ist ja generell erstmal eine Sportart, wo auch ganz viel Zufall mit drin hängt. Ich glaube, ich hab auch mal einen Link irgendwie in Voiceblog mit reingehauen, dass irgendjemand untersucht war, habe ich mir von Spiegel Online runtergenommen und ich habe mir so die Untersuchung kurz so durchgelesen und fand das eigentlich stimmig, was die untersucht haben. Also ohne, dass ich jetzt sagen kann, das stimmt so, das stimmt nicht. Und dann dachten sie, ungefähr so 40% beim Fußball ist Zufall. Ne? Also, das wäre ganz schön viel. Ja, das ist ganz schön viel. Aber brauchst ja gar nicht zu spielen. Nee, das ist da falsch. Aber zum Beispiel der Ball, den hast du jetzt hinten gegen den Rücken kriegt, der kann auch reingehen. Ja, wenn Frankfurt dann halt nicht gegen Pfosten schießt, sondern rein, dann sieht das Spiel wieder halt ganz anders aus. Während ich halt auch als ehemaliger Handballer auch, wenn du irgendwie eine 28-16 Klatsche kriegst, da war nicht viel mit Zufall oder nicht drin. Dagegen gerade so Sachen, die du mal so 2-1 oder 1-0, das kann meistens auch. Ja gut, da ist natürlich viel wäre Fahrradkette, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Klar, also wenn man sich diese Einzelbeispiele rausnimmt, dann gebe ich dir sogar recht. Wenn man dann aber tatsächlich so auch mal auf den Gesamtspielverlauf letztendlich guckt, und gerade das Thema Chancenverwertung mal ins Spiel bringt, da rede ich aber nicht von den Frankfurtern, sondern von uns. Ja, nee, ne? Also von der, dann, überhaupt wenn, kein wenn, Thema. Also wenn, bis dahin war es ja in Ordnung, wenn nicht nur der Schlenzer von Weghorst da an die Latte, der hätte ja genauso auch mit drin sein können und so weiter und so fort. Deswegen, Stan, an dich auch mal die Frage, wenn du die Entwicklung unter Labbadia siehst, haben ihm ja, glaube ich, auch von Fanseite nicht so viele Leute zugetraut vor Beginn der Saison, dass er die Mannschaft tatsächlich aus der Relegationsform entwickeln kann, jetzt auf Platz 8. Ist das für dich nur eine Momentaufnahme oder siehst du da Labbadia, eigentlich hat er einen guten Job gemacht? Prinzipiell, also um einen Bundesliga-Trainer beurteilen zu können, ob der einen guten Job gemacht hat, müsste ich A, Bundesliga-Trainer sein, das Wissen haben. Na gut, dann haben wir in Wolfsburg mindestens 14 Bundesliga-Trainer. Ja, ey, es gibt nur Bundesliga-Trainer, klar. Ich weiß aber, was du meinst. Klar. Wenn du jetzt Favre fragen würdest, macht der Labbadia einen guten Job, dann würde er sagen, das kann ich beantworten, weil ich kenne die Mannschaft nicht. Wir können sehen, ob er halt erfolgreich ist oder nicht. Ob das daran liegt, ob er einen guten Job macht oder ob er Glück hat oder ob die Kaderzusammenstellung anders ist. Also es ist definitiv so, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht hat, zeigt, ja, als in den letzten 2 Jahren. Das ist definitiv da. Und ich denke auch, dass er jemand ist, wo man halt sagen könnte, das ist ein gestandener Bundesliga-Trainer. Hatten wir mit Jonka und Ismael meiner Meinung nach nicht so 100%. Nee, hatten wir gar nicht, weil die vorher gar keine Bundesliga-Erfahrung hatten. So, na doch. Jonka hat ja wenigstens 5-mal die glorreichen Bayern. Oh ja, genau. Ja, das, ja, okay, also, das ist mega Bundesliga. Ich entschuldige mich ganz massivst. Also, Und von daher denke ich, wenn du einen gestandenen Bundesliga Trainer hast, der ist ja auch nicht da, weil er, ja Mensch, war besser als Stütze, ne? Sondern irgendwie können die alle irgendwie was, und wenn du das hast, das kriegen die schon hin. Dann gibt es immer jemanden, der passt besser zu einer Mannschaft, der andere passt schlechter. Aber oder bessere Spieler, ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Das ist, ne? das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt. Also ich hab das ja schon öfter mal gesagt, der Unterschied zwischen einem Bundesliga-Trainer zum anderen, den werte ich nicht so groß, und von daher, ich halte auch, wir müssen es unbedingt einen neuen Trainer haben, dann wird alles besser. Oder wie wir es auch lesen, so mit Favre wären wir jetzt auf Platz 4 und mit dem würden wir wieder gegen den Abstieg. Ja, das ist ja sowieso mal ein bisschen Äpfel mit Birnen. Aber Timo, wie bewertest du die Entwicklung der Mannschaft unter Labbadia? überaus positiv eigentlich bisher, weil in allen Bereichen sind wir ja bisher eigentlich besser als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison, was Tabellenplatz angeht, was so Statistiken wie zum Beispiel Laufleistung und so weiter, wo du ja auch immer guckst, sind wir deutlich besser als in den beiden Jahren zuvor. Aber auch, wenn man im Stadion ist, wie die Mannschaft rein optisch spielt, einfach nur vom Zugucken her, es macht einfach wieder viel mehr Spaß. Man sieht, die Mannschaft hat Bock zu gewinnen und nach dem Interview, Labbadia hat gesagt, nach dem Frankfurt-Spiel sind die hergefahren, um zu gewinnen. Und ich wäre super froh, wenn wir einen Punkt in Frankfurt mitnehmen. Und er fährt dahin und sagt, nur nein, wir wollen gewinnen. Und das scheint da der Mannschaft irgendwie auch vorzuleben. Und die scheint das auch auf dem Platz umzusetzen. Und der hat natürlich auch die Charaktere vielleicht auch dazu neu gewonnen mit Weghorst, mit Ginzek. Das weiß man natürlich immer nicht, das spielt dann natürlich vielleicht auch mit rein. Gut, das ist natürlich auch genau das, was Schmadtke ja gefordert hat. Er hat sich ja hingestellt und gesagt, so, wir müssen hier breite Brust und ein bisschen selbstbewusster und so weiter. Das verkörpert Labbadia deiner Meinung nach schon recht gut, was das angeht. Also er geht da tatsächlich auch als Führungsperson voran. Also jetzt Das sieht man, finde ich, auch, wenn er an der Seitenlinie steht. Das war ja auch schon bei seinen vorherigen Stationen bei Hamburg und so. Und ich bin nicht so ein Freund davon, wenn da einer den Hampel macht, wenn man dort an der Seitenlinie macht. Aber man sieht, er freut sich bei jedem Tor, er geht da ab wie ein Zäpfchen zum Teil. Und das, finde ich, ist als Fan auch schön zu sehen, dass da ein Trainer da ist, der da nicht nur sitzt und ein paar Notizen macht und so, ja, besprechen wir intern, sondern dass der auch so ein bisschen Zettel lebt. Bruno. Genau. Und dass er da so ein bisschen das auch nach außen hin so zeigt. Und man sieht irgendwie, er hat so ein bisschen, ich glaube, er hat Bock auf die Aufgabe, genau wie Schmadtke auch. Die wollen hier wieder was reißen, wie es ja so schön heißt, weil die Voraussetzungen natürlich auch da sind und man wird sehen, wo jetzt die Saison hingehen. Man kann es jetzt nicht sagen. Man kann es auch nicht sagen, gegen Leipzig und gegen Frankfurt gewonnen, jetzt am Samstag hauen wir Hoffenheim weg und die anderen Luschen, die dann noch kommen, die klatschen wir auch weg. So leicht ist es nicht. Man muss halt in jedem Spiel wirklich alles geben und automatisch wird da auf jeden Fall nichts laufen. Also auf jeden Fall ist der Unterhaltungsfaktor diese Saison mit ein, zwei Ausnahmen wesentlich größer als die letzten zwei Jahre. Das ist klingst zufrieden, ist ja mal überraschend. Also, oder bist du noch nicht ganz zufrieden? Sagen nee, so, also es gab, also ne? Muss ich auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel das DFB-Pokalspiel gegen Hannover, ich habe in der 70. Minute ausgeschaltet und habe gesagt, ist mir vollkommen scheißegal, wer hier gewinnt, schlimmstenfalls geht es noch in die Verlängerung. Ich will das jetzt nicht mehr sehen. Ich will das nicht mehr sehen, das ist... Aber unterm Strich auch eine positive Entwicklung, was das letztendlich angeht. Also ne? das Spiel gegen Leipzig fand ich richtig klasse zum Zugucken. Jetzt gegen Frankfurt war so, oh, ja, wir haben gewonnen. Ne? Das ist ja besser, als wenn du ein nicht so tolles Spiel hast und du verlierst. Ja, genau. Die ersten beiden Spiele waren auch gut zu gucken. Also so der Unterhaltungswert hat bislang deutlich zugenommen. Ja. Wenn man es mal jetzt so konstatiert, also Mannschaft hat sich verbessert, Trainer hat die Mannschaft verbessert, sich damit natürlich letztendlich auch in der Position. Ihr seid jetzt zwei, die auch sehr aktiv sind und Fanszene ist ja für mich nicht nur ein Part, also wer der Nordkurve steht zum Beispiel, wer Stimmung macht, wer auswärts fährt, sondern wer sich auch quasi generell für den Verein interessiert. Jetzt seid ihr sehr aktiv da im Wolfsblock. Wie die Entwicklung Fankultur im Verein, wie man mit dem Verein auch umgeht und so weiter und so fort, hat sich da was auch verbessert, sagen wir mal so analog zur Mannschaft? Verbessert, also im Vergleich zur letzten Saison, wenn ich das mal vergleiche, würde ich sogar sagen, dass es sich tendenziell sogar ein bisschen verschlechtert hat in bestimmten Bereichen, dass natürlich dieser Zusammenhalt und was natürlich auch, denke ich mal, mit der absehbaren Relegation gegen Braunschweig und so dann vor zwei Jahren auch sichtbar war und jetzt auch nochmal vor den Relegationsspielen gegen Kiel hat man schon gesehen, dass natürlich dann ab so einem gewissen Punkt wieder alle zusammenstehen und alle, wie man so schon sagt, an einem Strang ziehen. Und das ist jetzt, finde ich, so ein bisschen abhanden gekommen, wo auch so ein bisschen diese Zinndiskussion so ein bisschen mit reinspielt. Müssen wir wieder um eine Relegation spielen? Nee, das bitte nicht. Also dreimal hintereinander, das wäre Katastrophe. Doch, lasst uns das Triple holen! Ja, das Triple, ja, genau. Und nee, ich finde, also ich würde mir wünschen, also ich unterscheide auch im Stadion immer so ein bisschen zwischen Stimmung und Atmosphäre. Das sind für mich zwei so getrennte Sachen. Die Stimmung ist für mich immer so, wie ist die Lautstärke im Stadion, wie viele machen so mit, wie viele begeistern sich auch selber Stimmung zu machen. Und die Atmosphäre ist für mich so ein bisschen das, was liegt über dem Stadion. Also wie ist so dieser Unterton so ein bisschen. Also ist die, wie ist die Erwartungshaltung? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ins Stadion gehe, man hat so das Gefühl, oh, heute sind alle so ein bisschen gedämpft und warten erstmal ab und bei manchen Spielen... Also skeptisch, kann man sagen. Skeptisch, genau, skeptisch. Okay. Und zum Beispiel jetzt bei Spielen, ich sag mal gegen Real Madrid oder so, ist natürlich ein Extrembeispiel, aber da waren alle euphorisch und das hat man einfach von der ersten bis zur letzten Minute auch gemerkt. Und das ist natürlich schwer in jedem Bundesligaspiel so zu haben, aber ich würde... Aber muss ja das Ziel sein. Es muss das Ziel eigentlich sein, ist aber, denke ich, auch normal, auch bei anderen Vereinen, dass es nicht so ist. Ich bin jetzt auch schon so ein bisschen mal rumgekommen in anderen Stadien und das ist auch nicht so, dass da permanent Gegengerade und Haupttribüne steht und singt und springt und tanzt. Also das ist dort auch nicht so. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wieder so ein bisschen mehr, dass man einfach merkt, die Leute haben Bock hinzugehen und sagen, heute werde ich unterhalten und die Mannschaft ist geil und damit identifiziere ich mich und das ist langsam so ein bisschen wieder im Kommen, glaube ich. Das wird sehr stark davon abhängen, wie wir jetzt einfach die nächsten Spiele gestalten. Stan, siehst du das ähnlich, was die Entwicklung angeht? Also es ist ja jetzt eher so ein gedämpftes Urteil, was so die Entwicklung bei uns Fans letztendlich angeht. Mhm. Fankultur kann ich prinzipiell gar nicht viel zu sagen. Ich kann auch sagen, du kannst ja sagen, wie es dir geht, wenn du im Block unterwegs bist oder wenn du im Stadion unterwegs bist, was das angeht. Ich war jetzt gut seit über einem Jahr nicht mehr im Stadion. Warum? Das, welche Fragen hast du? Ja, klar. Also sind mehrere Gründe. A, stellst du so mit Mitte 50 mal irgendwann fest, scheiße, Lebenszeit ist endlich. Okay. Ne, das hast du nicht, das heißt, du bist am Überlegen, was machst du mit deiner Zeit. Dann kriegst du irgendwie Spiele für viel Geld vorgesetzt, wo du sagst, boah, das geht gar nicht. Ja, und dann überlegst du, machst du lieber selber Sport? Also gut, wir machen jetzt Radio, aber ich kann sagen, der Stan sitzt hier in voller Laufmontur und war sehr fleißig schon vorweg. Genau. Nee, ich muss erst noch, fleißig werden. Und dann hast du Leute im Block vor dir, ich weiß gar nicht mal, welches Spiel das war, sagt der, hau weg den Neger! Oh. Nee, hau den Neger um. So, und dann gehst du hin und fragst mal so nett, ob das so okay ist. Dann kriegst du entweder angeboten, dich doch bei der Gelegenheit gleich mit umzuhauen. Oder, was ich viel schlimmer finde, dann hörst du, ah ja, Mensch, ey, das meint der nicht so. Mhm. Das ist nur Fußball. Ne? Da darf man mal rassistisch sein. Heißt nicht sagen, dann stehst du da. Das heißt, bei uns, das sind Erfahrungen, die du bei uns im Stadion gemacht hast. Klar, logisch. Okay. Ne? Also, ne? Und das mehrmals. Nicht von jedem, nicht von links. Und das ist auch, ne, aber... ist halt da, dann hängst du irgendwann da, sagst, siehst ein scheiß Spiel, zahlst viel Geld, hängst mit Leuten direkt an dir zusammen, mit denen du dich privat eigentlich nichts machen würdest und könntest eigentlich Mountainbike fahren, worauf du eigentlich am Samstagnachmittag viel mehr Bock drauf hast. Dann habe ich mir erst mal gesagt, jetzt ist Feierabend. Und wie gesagt, es gab ein Spiel, das war jetzt wirklich das Spiel gegen Leipzig. Aber durfte natürlich deinen Kommentar genießen. Schön. Aber da habe ich mir schon gedacht, so scheiße, das hätte ich mir schon ganz gern angeguckt. Ja. Das war so ein Ding. Aber das ist ja, ich meine, letztendlich bist du ja dem Verein auf bestimmte Weise ja verbunden und interessiert, sonst würdest du das ja nicht verfolgen oder würdest du dich da nicht irgendwie da einbringen, also, was hier so lange geht. Also wie ich so viel Zeit investieren kann, in so einen Blog reinzuschreiben, was kostet ja im Prinzip auch Zeit. Also ich schreibe da rein, ich lese das durch und so weiter. Also ich sage, ich verbringe bestimmt pro Tag, wenn ich es mal zusammen zähle, bestimmt anderthalb Stunden nur in diesem Voice-Blog und lese die ganzen Kommentare, weil es mich halt einfach interessiert. Und das ist für mich eine Freizeit, so genau wie es ja für mich auch eine Freizeit veranstaltet ist, ins Stadion zu gehen, weil es mir halt Spaß macht. Und natürlich, also ich gehe mit meinem Vater ins Stadion und natürlich war es in den letzten paar Jahren auch so, dass wir auch manchmal hingegangen sind und gesagt haben, ey, scheiße, wir wissen, das wird wieder ein Hingebolze und ein Hingegurke, aber irgendwie, es würde doch was fehlen, wenn man nicht hingeht. Was sollen die Braunschweiger da sagen? So. Und weiß ich nicht, also das finde ich, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ja, aber wir haben ihn ja sitzen, können ja sagen, Student, wie siehst du das? Also ist das ist das für dich ein Widerspruch oder so? Nein, also A, ist das irgendwie seit meinem, keine Ahnung, sechsten Lebensjahr mache ich irgendwie Sport beim VfL. Ne? Also habe mit Fußball angefangen, dann habe ich Judo gemacht, dann habe ich wieder Fußball gespielt, dann habe ich gleichzeitig noch Handball gespielt und später ganz viel. Also sportlich unterwegs, sagen wir mal. Ich habe auch noch meinen alten Arena-Trainingsanzug mit dem Zinn-Logo drauf. Das heißt, du bist dem Verein schon ewig verbunden, sagen wir mal so. Ne? Aber mitunter geht es dir auf den Sack, was da passiert. Also, A, Fußball ist, also Fußball gucken, ne, ist ja irgendwie so wie, ne, das ist Unterhaltung. Obwohl das in Deutschland immer ein schweres Wort ist, da brauchst du mal Tränen, Blut und Schweiß oder irgendwie sowas, aber oder, das ist Unterhaltung. Oder nacktes Fleisch, wenn ich da mal als alter RTLer. Ja, genau, ne, und, aber ja, ist halt Unterhaltung. Wenn die Unterhaltung dann nicht passt, dann. Aber das ist ja ein ganz guter Punkt, Sinn, weil darüber sind wir ja auch das eine oder andere Mal durchaus in eine Diskussion eingestiegen, weil natürlich jetzt von meiner Seite aus gerade diese Emotionalität und dieses darüber hinaus über die Unterhaltung oder wir haben auch, glaube ich, mal darüber diskutiert, das Thema Anführungsstrichen Kundenanspruch, ja, also ich habe bezahlt und erwarte dafür eine Leistung, dass das so beim Fußball, jedenfalls nicht beim Herzensverein, funktioniert. Jetzt ist natürlich eine Frage, kannst du natürlich auch gerne anders sehen, aber warum ist das bei dir so? Also bist du da, ist das altersweise Weisheit, wo du sagst, oh, ich bin schon so lange dabei, das ist so die Milde, die man da entwickelt, oder ist man, was sind das? Also was ist das für eine Entwicklung? Also A ist halt, man muss halt wirklich gucken, also oder immer mal ein paar Jahre, Jahrzehnte halt zurück, die Zeiten, wo dann irgendwie, keine Ahnung, ein Seeler irgendwie die Woche mit der Trikotage durch Deutschland gefahren ist und abends dann bei irgendeinem Dorf Fußballclub gefragt hat, ob man mittrainieren kann. Mhm. Und dann, die sind halt vorbei. Fußball ist ein Business. Ich habe mir vorhin mal die Zahlen angeguckt, irgendwie die Hauptligen in Europa. Die haben die Saison 2016, 2017 25 Milliarden Euro Umsatz gehabt. Das sind 25.000 Millionen Euro. Ja, wenn du halt mal guckst, irgendwie Disney hat im gleichen Zeitraum weltweit 50 Millionen Euro eingespielt. Das heißt, wenn man das Amerika-Geschäft runternehmen und sowas, wenn sie Glück haben, kommen sie an den Fußballumsatz ran. Das heißt, da geht's, das ist Big Business. Das ist nicht irgendwie, ne, und, aber. Entsprechend ist das auch zu sehen, wolltest du damit sagen. Genau, also, aber da ist auch nichts gegen einzuwenden, weil hat ja eigentlich immer so einen negativen Touch. Das ist ja alles nur noch Business. Nein, das ist, ne, alle wollen Geld verdienen und wir machen das oder die Leute machen das, um Geld zu verdienen. Das ist auch vollkommen in Ordnung an der Stelle. Und das hat nichts damit zu tun, dass man da nicht mit Herzblut bei sein kann. Zum Beispiel, ich bin auch noch großer Star Wars Fan. Nur einmal auf so einer Convention war es. Da sind auch Leute, die verbringen ihre ganze Freizeit, das zu organisieren, Kostüme zu machen. Die sind da fulltime bei. Und das Gleiche machst du halt auch als Fußballfan. Oder gibt Fußballfans. Aber im Rahmen dieses Business. Vollkommen in Ordnung, aber du hast da auch ein Business drüber. Also für mich nimmt da Fußball keine Sonderstellung raus. Mhm. Ja, interessanter Aspekt. Wie gesagt, haben wir uns das eine oder andere Mal schon ausgehört. Siehst du das ähnlich, Timo? Also, oder ist das für dich noch was? Würdest du da nochmal einen Unterschied machen? Er hat ja viel gesagt, zu was jetzt genau. zu dem von wegen, da ist Business, ne? Und das ist vollkommen okay, wenn man mit Herzblut dabei ist, aber dieser Oberbegriff, es bleibt halt ein Business, wenn man so will. Ja gut, also es gibt ja immer so eine, dass viele Leute auch so sagen, so ein bisschen so stammtischmäßig, ja, heute es geht nur noch ums Geld und so weiter und der Fußball war früher besser und so weiter. Also jetzt nicht das Spiel, sondern so das Ganze drumherum, und da muss ich eigentlich sagen, finde ich es, also ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, und da muss ich sagen, finde ich es heute eigentlich tatsächlich besser als früher, weil es ist heute, ich sag mal, alleine so ein Blog wie hier, dass Leute hier zusammenkommen, übers Internet sich irgendwie verabreden und so einen Blog machen. Ich glaube, das gab es früher auch, als es das Internet schon gab, aber das gab es in der Form nicht, weil das Fußball ist einfach, interessiert halt die Gesellschaft im Allgemeinen. Ich glaube, es gehen wahrscheinlich am Wochenende, was weiß ich, wie viel mal mehr Leute in ein Stadion als in eine Kirche oder so. Und es versammelt halt ganz viele Leute miteinander, und auch die ganzen mit den modernen Stadien und so weiter, was drumherum geboten wird, dass die Mannschaft mal wohin fährt, weiß ich nicht, jetzt waren sie, glaube ich, irgendwie wieder im Krankenhaus, habe ich gesehen, und machen solche Sachen. Ich glaube, das ist halt heute das, was vielleicht früher der Uwe Seeler war, der mal hingegangen ist und gesagt hat, mach mal ein Training mit oder so. Und ich denke, gerade hier in Wolfsburg ist es ja so, dadurch, dass eben alles nicht so groß ist, man hat die Möglichkeit, hier nach dem Training im Spiel die Hände zu schütteln und so weiter. Und das ist ja trotzdem, natürlich verdienen die alle einen Arsch voll Geld dafür, aber es ist ja auch nicht mein Geld. Also ich muss ehrlich sagen, mir ist es scheißegal, ob der Spieler dort 100.000 im Jahr oder 10 Millionen, weil ich im Zweifel bezahle ich es ja von nichts. Im Zweifel ist, ich bezahle es nicht so. Ne? Das macht halt einfach dann die Masse. Also du über das Business bezahlst du es ja. Du bezahlst ja, aber meine Eintrittskarte kostet heute 12,50 Euro. Ja. Sie hat auch vor 5 Jahren 12,50 Euro gekostet. Mhm. Also solange, sagen wir mal, jetzt die Ticketpreise nicht explodieren, ist es mir eigentlich auch egal, ob das jetzt ein Sponsor bezahlt, ob das durch die Fernseheinnahmen kommt. Ja, vor allem darf man auch nicht vergessen, Fußball ist ja auch eine absolut geile Business-Idee. Wenn du jetzt einen Film machst, also ich kann mich noch daran erinnern, als Herr der Ringe rauskam, du hast mal irgendwas gesagt, dass du das auch ganz gern magst. Ja, das stimmt wohl. Ne, so, da habe ich mir auch ein Jahr lang die Fotos von den Dreharbeiten angeguckt und dann kam endlich der erste Teil und Jubel und geil. Und dann guckst du dir das 4. Mal im Kino an, aber am Ende stirbt immer noch Boromir. Darfst du doch nicht sagen. Doch, darf ich. Den hat jetzt. wollte ich heute noch Spoiler-Alarm. Also, du kannst ihn dir 6 Mal angucken, die Geschichte bleibt. Dagegen Fußball ist doch das Geile, du hast ein Ensemble zusammen und im Prinzip schreiben die jeden Spieltag eine andere Geschichte. Geschichte. Ja, du weißt nicht, gewinnen die verlieren, ist da ganz viel Pech mit drin, ist da Tränen drin und von daher kannst du den Leuten 34 Mal im Jahr dieselbe Geschichte halt verkaufen und das ist geil. Kommen wir mal, es ist eine ganz gute Überleitung, weil Business bedeutet ja auch, muss ja auch einen gewissen sportlichen Erfolg zugrunde legen, indem du jetzt zum Beispiel dann auch, ja, auch wieder mal oben angreifst, was jetzt ja mit dem aktuellen Tabellenplatz und dem Rückstand nach oben gar nicht unmöglich ist. Sollten wir da schon drauf gucken oder sind wir gut beraten, das nicht zu tun? Dass man jetzt zum Beispiel auch einen Sieg erwartet gegen Hoffenheim oder dass man sagt, ah, wir müssen mit unseren Möglichkeiten halt doch jetzt langsam auch mal wieder international. Aber das ergibt sich doch. Also wir können jetzt nicht sagen, nee, lass uns mal die nächsten... Es geht so ein bisschen um Anspruch und Wirklichkeit, meine ich. Ja? Also wir werden bestimmt noch die eine oder andere Mannschaft schlagen, wo man halt vorher sagt, so, boah, das, also da gehen wir Baden bei. Und es werden auch noch ein paar Spiele bei sein, wo wir sagen, also die hauen wir aber sowas von locker weg und dann gucken wir blöd in die Röhre. Ich gehe eigentlich zum Saisonende so von dem Platz irgendwie so 12 oder sowas aus. Und ich glaube, da können wir mit leben, diese Saison. Doch. Also ich sehe schon Nicken hier, also für die Zuhörer, die es natürlich sehen können. Ich glaube, in Angesicht der letzten beiden Jahre kann man, glaube ich, mit allem ab Platz 15 oder so leben. Aber nach oben Platz 15. Nach oben natürlich, ja. Nee, ich denke aktuell, wenn man sich tatsächlich die Tabelle anschaut und auch wie die Mannschaft auftritt, ich denke mal, und das, ich denke schon, dass die insgeheim, sagen wir mal, also der Herr Schmadtke und der Labbadia schon insgeheim sich auch sagen, pass auf, wenn wir oben angreifen können, dann wollen wir das auch machen. Und das ist ja auch das, was ein bisschen kommuniziert wurde, dass ja der Mannschaft auch gesagt hat, wir wollen hier jeden Punkt holen und so weiter und wir geben uns eben nicht mit einem Unentschieden in Frankfurt oder so zufrieden. Das ist ja erstmal, ich sage mal, wer groß denkt, der hat am Ende auch Erfolg, ja. wenn da auch was dahinter steht. So. Und ich denke, aktuell, man sieht, dass da was dahinter steht und es wurde ja gesagt, dass man arbeitet jetzt an der Ausgangsposition für die Rückrunde und ich denke, wenn man am Ende 25 Punkte haben sollte oder mehr, warum sollte man dann nicht auch nach oben gucken dürfen? Ob als Fan oder als Spieler. Und ich denke, als Fußballfan, man muss immer träumen. Und ich meine, ich bin der Meinung, wenn es ein Verein schaffen kann, von zweimal in die Relegation nach Europa zu stürmen, dann ist es der VfL Wolfsburg. Ich glaube, wir können einfach nur Extreme. Und, nee, das kann nur Kaiserslautern. Ja. Ja. Nein, aber nachher ist halt auch, man muss natürlich auch so fair sein und sagen, wenn wir Platz 12 erreichen würden, ist das natürlich von dem Geld, was der VfL investiert, ist das eigentlich ein bisschen zu wenig. Also mit der Kohle müssten wir eigentlich wesentlich weiter sein. Weiter sein. Aber das war in den letzten beiden Jahren auch schon so. Ja, klar. Da wurde eigentlich noch mehr ausgegeben. Genau. Und das, man ist noch schlechter dargestellt. Und das hat uns ja auch teilweise dann so die Häme der Republik eingebracht. Die hauen da voll rein und kriegst nicht auf die Kette. Und das Schlimme ist, wir haben es nicht auf die Kette gekriegt. Jo, wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Jetzt hören wir erstmal, was sonst noch in der Welt des Fußballs los gewesen ist. Hier ist der Newsticker. Kurzpassspiel. Ja, im Moment ist ja die Zeit der Adventskalender und wir haben sowas auch beim Wölferadio, will ich euch nicht vorenthalten. Für jeden Tag im Dezember gibt es eine kleine Überraschung und ja, so sieht's aus. Das muss ich euch natürlich alles nachreichen. Also am 1.12. war im Türchen drinnen, Max Kruse hat seiner Freundin versprochen, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Am 2.12. Max Kruse hat mit seiner Freundin Schluss gemacht. Am 3.12. CR7 hat im Training uneigennützig abgespielt. Am 4.12. hat Rainer Kallmund noch Reste vom Geburtstagsbuffet gefunden. Am 5.12. die Braunschweiger Eintracht hat tatsächlich trainiert. Aber warum, sieht man nicht im Spiel. Und am 6.12., was passiert da? Thomas Hitzlsperger nimmt sich vom Weihnachtsmarkt einen Nikolaus mit. Aus Schokolade. Ja, hat man ja gehört, angeblich steigt der McDonald's als Hauptsponsor in die Bundesliga ein. Die McDonald's Bundesliga wird es dann heißen. Das ist ganz passend, finde ich, denn zu jedem Augsburger oder Wolfsburger gibt es einen Freiburger dazu. Ja, und einen Hamburger gibt es nur Montagabend. Ja, den Landshut-Burger, der kommt dann am Ende doch nicht, weil der FCB eine Pressekonferenz einberufen hat. Und dafür gibt es jetzt einen Breitner-Burger und den mit doppelt Beef. Ja, kuriose Geschichte. Ex-Profi Stefan Kießling von Bayer Leverkusen hat jetzt mal verraten, dass er bei den Fitnesstests im Verein mal ordentlich geschummelt hat. Nämlich hat er seine Frau machen lassen, kurioserweise. Meine Frau ist sehr sportlich, hat er erzählt. Hat sie mit der Pulzu auf dem Crosstrainer den einen oder anderen Lauf nach den Vorgaben für mich gemacht. Und das war so gut, dass es niemand nachvollziehen konnte. Ja, das Beispiel macht natürlich Schule jetzt auch in der Bundesliga. Im kommenden Spiel des FC Bayern wird Kathi Hummels auflaufen. Kombinationsspiel. Ja, und natürlich sind wir alle auch gespannt, wie es am Samstag laufen wird gegen die TSG Hoffenheim. Und da habe ich mir wieder Expertenrat geholt aus dem süddeutschen Raum, aus dem Kraichgau sozusagen. Hören wir mal rein. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich mit meiner Expertin für die TSG 1899 Hoffenheim. Und zwar ist sie dort Blinden- und Sehbehindertenreporterin und das ist Rebecca Wilke. Hallo Rebecca. Hallo Lars. Ja, wie ist man denn zufrieden in Hoffenheim mit dem Saisonverlauf bisher? Ist das okay oder hat man da mehr erwartet? Das ist okay. Also aus meiner Sicht ist es okay und ich glaube auch für viele Fans ist es absolut in Ordnung. Natürlich hat Nagelsmann auch zwischendurch mal anklingen lassen, dass man natürlich gerne auch Meister werden würde oder zumindest um den Meistertitel mitkämpfen würde. Aber natürlich angesichts der Dreifachbelastung von Hoffenheim ist das jetzt auch nicht so realistisch, dass man da mit Dortmund und Bayern mithalten kann oder mit Gladbach. Aber man ist ja immerhin auf einem guten Weg, zumindest wieder in Richtung Europa unterwegs zu sein. Das ist ganz interessant, das Konstrukt, was ihr da habt, weil Nagelsmann ja beschlossen hat, dass er geht, sozusagen von einem, und da weiß ich ja, wovon ich rede, von der Beurteilung von außen, von einem Plastikclub zum nächsten, so wird er immer fabuliert sozusagen. Bist du überrascht, dass das so einigermaßen funktioniert oder woran liegt das? Ja, ich, nein, also ich war schon überrascht, dass man es doch dann so früh verkündet hat, aber ich glaube, das war ganz gut, weil das hat dann erstmal den Spekulationen ja ein bisschen den Boden genommen weil dann klar war, er kommt zu Leipzig, dann war es natürlich irgendwie 2 Wochen ein großes Thema und großer Aufschrei und dann hat sich das Ganze wieder beruhigt. Also ich glaube, es war sowohl den Verantwortlichen in Hoffenheim als auch den Fans klar, dass man Nagelsmann nicht ewig halten kann. Die Frage war natürlich dann, wo er hingeht und wann und jetzt hat man das natürlich frühzeitig entschieden und für Hoffenheim ist es natürlich entspannt, weil sie jetzt in Ruhe Zeit haben, einen neuen Trainer zu suchen. Und jetzt konzentriert sich Nagelsmann auch nochmal voll auf die Saison. Also das merkt man ja auch, dass er immer noch ganz in Hoffenheim ist vom Kopf her und dann erst halt dann nächstes Jahr im Sommer dann sich auf Leipzig konzentriert. Also ja, so ein bisschen überrascht vielleicht, aber das passt irgendwie mal wieder zu Hoffenheim, dass dann sowas auch mal funktioniert. Jetzt ist ja der Club in der Champions League ausgeschieden. Nagelsmann hat gesagt, so ja, geknickt war er noch nie nach einer Niederlage. Wirkt das Champions League aus vielleicht noch nach bei der Mannschaft letztendlich auch oder ist das ja ist abgehakt? Ja, vielleicht so ein bisschen. Also klar, danach gab es ja dann noch das Ligaspiel gegen Schalke. Das war so in Ordnung. Also mit dem Punkt konnte man zufrieden sein. Das war schon hart, glaube ich. Also weil letztes Jahr so die Europa League, das Ausscheiden war so, okay, das war jetzt so das erste Mal international und das war jetzt so mal ein bisschen Versuch. Und ich glaube, dass man sich dieses Jahr einfach ein bisschen mehr ausgerechnet hatte. Zumindest halt, vielleicht auch entspannt dann in die Europa League noch einzuziehen. Ich glaube aber, dass es jetzt abgehakt ist, zumindest was das Spiel auf jeden Fall gegen Wolfsburg angeht. Also da denke ich, wird die Mannschaft wieder alles geben, zumal man ja jetzt eben nur noch ein Ziel hat und das ist auf jeden Fall den internationalen Platz zu halten. Dann schauen wir mal auf das Spiel gegen Wolfsburg. Wer ist momentan in Hoffenheim besonders gut drauf? Auf wen gilt es zu achten besonders aus der Mannschaft? Oder wer fehlt vielleicht auch? Wer fällt aus? Kann man da schon irgendwas sagen? Ja, also jetzt ist ja ein bisschen in der Verteidigung sind ja jetzt doch wieder einige zurückgekehrt. Von daher sollte da Hoffenheim wieder ein bisschen stabiler sein. Ist aber natürlich immer noch der Knackpunkt so auch in dem Spiel. Nach vorne ist Hoffenheim ja sehr stark. Also da muss man vor allen Dingen ja auf Kadarjabek zum Beispiel achten. Also gerade der kommt ja über rechts und dann über den Nationalspieler, der über links kommt. Also die sind sehr schnell und machen sehr viel Dampf vorne. Und dann natürlich mal gucken, wer stürmt. Aber auch Kramaric ist immer für die eine oder andere Kiste gut. Also ja, da ist dem hierbei, ja, also da geht schon einiges da vorne. Was hast du für Erwartungen ans Spiel gegen Wolfsburg? Wie wird Hoffenheim da auftreten? Ja, ich bin mal gespannt. Also schon, sie werden wahrscheinlich schon ihrer Taktik treu bleiben. Also immer schnelles Spiel nach vorne sozusagen. Also da muss Wolfsburg auch drauf gefasst sein, dass sie dann da hinten gut stehen. Andererseits hat Wolfsburg natürlich jetzt gerade echt gutes Selbstvertrauen und gerade wieder so einen zweiten Frühling, wenn man das mal so sagen kann in dieser Saison und zu dieser Jahreszeit. Von daher wird Hoffenheim schon auch gucken, dass sie ja auch versuchen, stabil zu stehen und dann Mittelfeld schon früh ja die Wolfsburger dann aus dem Spiel zu nehmen, um dann eben nicht Gefahr zu laufen, da halt ein Tor zu kassieren. Dann sag mir abschließend nochmal einen Tipp, obligatorisch. Ich glaube schon, dass da einige Tore fallen können. Mal gucken, was hier wie Medi und so, was eure Jungs so drauf haben. Ich sag mal ein 2-2. 2-2 unentschieden tippt Rebecca Wilke. Sie ist Blinden- und Sehbehindertenreporterin bei der TSG 1899 Hoffenheim. Und ihr habe ich gesprochen über das Spiel am kommenden Samstag hier in Wolfsburg. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, danke dir. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ja, und heute in Anbetracht der Lage mal wieder ein kurzer. Ne? Können Eintracht Braunschweig-Fans schwimmen? Einerseits ja, denn sie sind ja hohl. Andererseits nein, denn sie sind nicht ganz dicht. Faninfos. Ja, sehr schöne Aktion der Wölfe unter der Woche. Die haben nämlich Kinderstationen im Krankenhaus in der Region besucht. Also Paul Verhaag, Elvis war mit dabei, Wölfinnen Lara Dickenmann und Jana Burmester haben Geschenke überreicht, hatten im Gepäck, haben so ein bisschen sozusagen die Weihnachtszeit denen versüßt, denen es nicht so gut geht im Leben. Auch wieder eine schöne Aktion für den VfL Wolfsburg oder vom VfL Wolfsburg. Und der Wölfi war natürlich auch mit dabei, gehört natürlich damit dazu. Und man wollte ein bisschen Lebensfreude mit der Aktion vermitteln. Ich glaube, das ist durchaus gelungen. Ja, und dann reden wir natürlich auch noch über die Geschichte am Samstag. Dann gibt es eine Sonderschicht im Nordkurvensaal. Da sind wir mal gleich wieder gemeinnützig sozusagen. Denn die VfL-Fans veranstalten da eine Feier zugunsten des Wolfsburger Elfenhelfen e.V. nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim ab 17.30 Uhr stimmungsvoll im Nordkurvensaal. Und ja, freuen können sich die Anhänger der Grün-Weißen auf einen bunten Mix aus gemeinschaftlicher Atmosphäre, musikalischer Begleitung sowie Verpflegung zu fanfreundlichen Preisen. Ja, ansonsten hat der Fansaal aber auch vorm Spiel, also der Fansaal hat geöffnet vorm Heimspiel gegen Hoffenheim ab 12 Uhr. Und ja, da kann man sich dann natürlich auch letztendlich treffen. Und ein Hinweis sollte auch nochmal gegeben werden. Tonnenfeuer hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Freitag, 28. Dezember ab 16 Uhr vor der Nordkurve, wie immer. Ich glaube, wenn ich noch ein paar Kisten ausgepackt habe, lasse ich mich da auch sehen. Dann, und vor allen Dingen die vielen Geschenke, die ich natürlich von euch zu Weihnachten überreicht bekomme. Das dauert ja immer mindestens dann 4 Tage, bis ich alle ausgepackt habe. Ja, da ansonsten sehen wir uns dann beim Tonnenfeuer. Der VfL Podcast. Ja, Samstag dann, wie gesagt, 15.30 Uhr sind wir schlauer. Auch wieder mit Wölfe Radio Arena live. André und ich kommentieren das Spiel gegen 1899 Hoffenheim. Ja, wie geht's euch damit bei dem Spiel, was jetzt kommt? So Erwartungshaltung haben wir ja gerade schon mal ein bisschen diskutiert. Aber gerade wenn man so aufs Thema Personal guckt, Timo, dann sind ja doch ein paar harte Fälle dabei. Also jetzt Gila Vogi kommt zurück oder könnte zurückkommen. Da müsste vielleicht Rex Bejay oder Gerhard, die ja auch maßgeblich dann zu den Siegen beigetragen haben gegen Frankfurt und gegen Leipzig, raus. Ein Brekalo aufgrund des Systems mit der Raute, nicht wegen seiner Leistung, nimmt auf der Bank Platz, ist ja normalerweise auch ein Startelf-Kandidat. Wie beurteilst du denn das hier momentan? Ja, also zum zentralen Mittelfeld würde ich mal sagen, die Frage ist halt, ist ein Spieler fit von der gesund und ist er fit? Und ich glaube, dass Gila Vogi noch nicht für 90 Minuten breit ist. Das heißt, er kommt wieder rein. Ich denke auch, dass er immer von Spiel zu Spiel immer eher sozusagen eingewechselt wird. Also mal 10 Minuten, mal 20 Minuten, dann eine ganze Halbzeit und dann vielleicht auch mal wieder ein ganzes Spiel, je nachdem. Deswegen denke ich, können wir eigentlich erwarten, dass Arnold, Gerhard und Elvis dann von Anfang an wieder spielen. Das würde ich jetzt erwarten. Und je nach Spielverlauf, denke ich, wird er dann vielleicht auf Josh zurückgreifen oder nicht. Und bei Brekalo ist es natürlich ein bisschen verzwickter, die Situation, weil erstens ist er ist halt, man hat gerade mit ihm verlängert, er hat extrem gut gespielt, auch in der Rückrunde der letzten Saison und hat ja auch schon, wenn er eingewechselt wurde, gezeigt, dass er wirklich auch ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und er ist natürlich so auch ein, den muss man natürlich auch ein bisschen bei der Laune halten, weil wenn er natürlich den länger nicht spielen lässt, dann kommt natürlich irgendeiner und sagt hier, also ich, bei uns würdest du spielen, so ungefähr. Wenn natürlich Memedi jedes Spiel eine Bude macht, dann ist es natürlich schwer, ihn dafür rauszunehmen. Ich denke, es ist gar nicht so sehr ein Systemproblem. Also Raute, da habe ich ja auch rechtes, linkes Mittelfeld im Endeffekt. Also da könnte ich mir jetzt, also da könnte auch Ricardo spielen. Also da wird es einfach von der Tagesform so ein bisschen abhängen, vom Bauchgefühl des Trainers, was er sagt. Und auch hier, ich gehe davon aus, Memedi wird wieder spielen von Anfang an, wenn er fit ist. Und Ricardo wird dann gewechselt werden. Was mich so ein bisschen wundert, ist auch, dass Mali offensichtlich auch sehr weit zurück ist und häufig nicht spielt. Keine Rolle spielt eigentlich quasi. Ja, eigentlich ja. Mit so für den technisch und vom spielerischen her besten Spieler eigentlich noch mit bei uns halte. Und wir haben da im Mittelfeld so auf der einen Seite so eine gewisse Überbesetzung. Trotzdem hört man, man will noch mal einen rechten Mittelfeldspieler so verpflichten. Ach, das ist ein Sechser. Sechser geht immer. Ja, ach ja, nicht so aus, so ein geiler Wolfsblock-Spruch. Ein Sechser geht immer, ey. Ja. Aber sag mal, Stan, siehst du auch so, also könnte da vielleicht vielleicht auch so ein bisschen Unruhe reinkommen? Oder aber auch, wie bewertest du, dass gerade dann ja so junge Spieler durchaus ihre Chance bekommen? Also war unter der Woche ja auch zu lesen, dass so Elvis ja als ja, Outsider quasi kam, aber jetzt fast gar nicht mehr wegzudenken ist. Also wenn er seinen Job gut macht, dann soll er spielen. Also und wichtig ist, das kann eigentlich kann das halt bloß der Trainer irgendwie sehen, wie kriege ich meine Mannschaft hin. Das ist der Einzige, der die Jungs so unter der Woche sieht. Und ich denke mal, was beim Fußball auch noch relativ wichtig ist, dass du vielleicht nicht die 11 besten Leute auf den Platz stellst als Einzelkönner, sondern dass du guckst, dass du 11 Leute auf den Platz kriegst, die als Kollektiv zusammen funktionieren. Und das variierst du wahrscheinlich auch noch von System zu System, was du halt gerade spielen willst. Ja, und ich denke mal, Bruno wird sich da was ausdenken und wir werden dann gucken, ja, ob Schuss spielt. Ja, er denkt sich hoffentlich nie nur was aus, sondern hat tatsächlich auch einen Plan, ne? Sagen wir es mal so. Gut, ja, also wie gesagt, das werden wir dann alles am Samstag letztendlich sehen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr den kleinen Spaß hier mitgemacht habt, hier Wölferadio, mit dabei zu sein. Wollen wir noch ein Nikolauslied singen? Wolltest du noch mal singen? Ey, lass mal sein, hätte ich jetzt fast gesagt. Lass mal sein. Ja, wenn das genauso schlecht ist wie eure Ansichten hier heute. Lass mal nein. Natürlich Spaß. Und ja, ihr habt es gesehen, oder vielmehr gesehen, habt das nicht, aber gehört, liebe Wölferadio-Zuhörer. Dann, wenn ihr mal selber Bock habt, hier zu Gast zu sein beim Wölferadio und wir locker, flockig plauschen sollen über den VfL Wolfsburg, gar kein Problem. Dann schreibt mir, dann ja, sendet Rauchzeichen. Auch wie euch die Sendung gefallen hat, will ich natürlich jetzt ein Feuerwerk im Wolfsblock hören, wenn dann tatsächlich auch mal die User, Timo war ja schon mal zu Gast, aber jetzt auch Stan mit dabei, dann, wenn man die User dann auch mal hört und nicht nur liest, das ist ja sicherlich auch mal ganz nett für den einen oder anderen. Insofern bedanke ich mich bei Timo. Ja, kein Ding. Wenn du nächstes Mal auf Glühwein dabei hast, dann komme ich bestimmt noch mal vorbei. Ja, machen wir dann im Juni den mit dem Glühwein. Und Stan, genau. Danke auch. Ja, bitteschön. Ja, und I'm dreaming. Ach, boah. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ne, ihr wisst, was ich immer sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur Nur der VfL.